Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Sekten. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die einer Sekte entkommen sind, die Verwandte oder Freunde in einer Sekte haben. Oder auch mit Leuten, die selbst und im Moment einer Gruppierung angehören, die man so Sekte nennt. Also Beispiel Scientology, Beispiel Zeugen Jehovas, VPM, Mormonen, transzendentale Meditation, um nur wirklich ein paar zu nennen von den ca. 600 geschätzten Gruppierungen und Vereinen dieser Art. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, kostenfrei, und ihr könnt natürlich auch anonym hier anrufen. Ihr könnt faxen unter 0130 11 51 22 und ihr könnt auch mailen unter 1live@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Michael, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Zum Thema Sekten. Ja, ich bin also im Moment nicht mehr in der Sekte drin, bin schon seit 3 Jahren raus aus der Sekte. In welcher Sekte warst du? Die Sekte heißt London Church of Christ, ist also in England ist das gewesen. Mhm. Sagst du nochmal den Namen? London Church of Christ, mhm. Also Kirche von Christus oder Kirche Gottes, wie auch immer. Mhm. Und das ist so gewesen, dass ich damals mit meiner damaligen Freundin nach England gegangen bin, weil sie beruflich versetzt wurde. Und ich bin nicht besonders, wir hatten keine besonders glückliche Beziehung gehabt in dieser Zeit. Mhm. Und nach ein paar Wochen kam sie an und sagte eben, dass sie jemanden kennengelernt hätte, der ganz nett wäre zu ihr. Und wir hätten ja eh keinen Kontakt in England und so weiter, weil wir auch keinen gekannt haben. Und es wäre ganz toll. Und ich soll doch wieder mal mitkommen. Und dann ist das so gewesen, dass es im Endeffekt eben Leute von dieser Kirche da waren. Mhm. Und das fing dann so an, dass wir also alles, was wir vorher gekannt haben und wie wir gelebt haben, abschwören mussten. Das heißt also, wir mussten unsere Verwandten, unsere Eltern alle ablegen, sage ich mal, mhm. weil eben nach dem Bild der Sekte das eben so war, dass wir die einzig wahren Christen waren in der Welt, ja. und dass alle, die keine Christen waren, also logischerweise alle, die nicht in der Kirche waren, mhm. eben dazu verdammt waren, in die Hölle zu gehen. Mhm. Weil wie man das so oft von Sekten hört, ne? Genau diese, richtig, genau. diese Anschauung. Genau so ist es gewesen. Und dann wurde auch logischerweise die ganze Freizeit, die man hatte, wurde also total verplant, nur mit Aktivitäten von der Sekte. Mhm. Man war also ständig angehalten, loszuziehen auf die Straße, Leute anzusprechen, zu überzeugen, in diese Sekte reinzugehen. Also eine missionarische Sekte. Richtig. Mhm. Man sollte auch schon... Hattet ihr auch ein ganz festes Reglement, so wie man das bei den Zeugen Jehovas und bei vielen ja. anderen natürlich auch kennt, wie man zu leben hat? Auf jeden Fall. Es war also so, dass also Männer und Frauen in Häusern zusammenleben mussten, also Männer und Frauen getrennt, mhm. immer mit 7, 8 Leuten in einem Haus. Das jedes Haus hatte einen Führer gehabt, der mhm. das ganze Haus beaufsichtigt hat, sage ich mal. Es wurden dann auch an jedem Wochenende sogenannte Datings abgehalten, also mhm. zwischen Männern und Frauen, die von den Führern ausgesucht wurden, wer nach ihrer Meinung nach zusammenpasst. Die durften sich dann kennenlernen, das mhm. war ein Jahr. Und wenn die Führer das für in Ordnung gefunden haben, dann durften die dann auch sich daten oder halt auch heiraten später. Wie hat man denn die Leute, oder jetzt auch im Speziellen, wie hat man dich denn letztendlich geködert und überzeugt, damit zu machen? Mit welchen Versprechungen? Ja, es ist so gewesen, dass ich ja mit meiner damaligen Freundin nach England gegangen bin. Ich habe keinen Job gehabt damals in England, habe die Sprache nur vage gesprochen, hatte auch keine Bekannten. Und logischerweise war ich auch auf der Suche gewesen, eben nach Bekanntschaft, nach, nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Umgang eben mit Leuten. Und da wurde einem alles versprochen. Wir haben gesagt, okay, du hast keinen festen Job, kein Problem, wir helfen dir dabei. Mhm. Also bekam ich einen Job vermittelt. Also da wurde so die Gemeinschaft letztendlich doch versprochen. Fall, und genau, die Wärme einer Gruppe. Auf jeden Fall. Wie lange warst du dabei? Ich war 2 Jahre dabei gewesen. Hat man dich, du bist heute nicht mehr dabei, sagtest du, gerade schon seit vielen Jahren nicht mehr, als du dich dann von der Sekte, die hier nicht so bekannt ist, ich habe davon noch nie gehört. Die gibt es hier auch in Deutschland, ja. Die gibt es hier in Deutschland? Die gibt's hier auch, aber nicht sehr verbreitet, ne? Ich glaube sogar, dass es sehr verbreitet ist, aber es ist halt nicht so extrem in der Öffentlichkeit wie zum Beispiel Scientology oder eben irgendwie mit Gurus oder so. Ja, als du denn da raus wolltest, hat man dich gelassen oder wurde da massiv Druck ausgeübt auf dich? Nee, es wurde Druck ausgeübt. Also ich musste dann auch an einen Platz in London, den ich nicht preisgeben konnte mit der Telefonnummer oder mit der Adresse, weil auch ständig Leute vorbeikamen, auch der Vermieter wurde dann angerufen, ihm wurden zig Sachen berichtet und so weiter. Das war schon sehr übel. Hat man dich verfolgt, auch noch bis nach Deutschland? Ne, bis Deutschland selbst ging es jetzt nicht. Mhm. Das war nicht so gewesen. Wie kam denn bei dir, wann oder durch was kamen die ersten Zweifel, dass du dachtest, hier stimmt was nicht, ich bin hier wirklich in... Die ersten Zweifel kamen einfach deswegen, weil man durfte generell keine Fragen stellen oder kritische Äußerungen tun, weil man, wir mussten ja alle die Bibel studieren, sage ich mal. Mhm. Und wenn man dann irgendwelche Fragen hatte, weil man einfach den Sinn nicht verstanden hat, dann wurden irgendwelche Sachen, die irgendwie etwas kritisch waren zu dieser Sektenlinie, zu den Dogmen, wurden eben abgetan mit, dass das sehr ungöttlich wäre, jetzt dagegen anzugehen und zu fragen. Kommt einem alles bekannt vor, ne? Richtig. Ja. Und, du bist heute draußen. Bitte? Ja, du bist heute draußen. Bist du dennoch oder nach wie vor Christ? Ich bin gläubig, sage ich mal. Mhm. Ich mache keine große Unterscheidung zwischen Christen oder Muslimen. Bist du in einer also nicht mehr in einer Kirche oder in einer Kirche nicht organisiert? Nee, in der Kirche nicht, nee, nicht mehr, das ist richtig. Ja, sag uns nochmal, damit man es sich merken kann, den Namen dieser Sekte. Also in England, die Mutterkirche heißt also London Church of Christ. Mhm. Und so viel ich weiß, das ist jetzt allerdings ohne Gewähr, in Deutschland ist es, glaube ich, die Gemeinde Jesu Christi oder so ähnlich. Also ein ganz unverfänglicher Name auf jeden Fall. Danke für deinen Anruf. Bitte schön. Alles Gute, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Bernd und er ist 42. Hallo Domian, grüß dich. Guten Morgen. Als erstes Kompliment zu deiner Sendung, bin alter Stammzuseher. Vielen Dank. Macht das echt immer gut. Und heute sage ich, das ist teilweise brisantes Thema, Sekten. Sekten allein schon ist so ein relativer Begriff, denn wenn man genau nach dem Wörterbuch nachschaut, ist eine Sekte eigentlich eine, die sich von einer anderen religiösen Gruppe abspaltet. Ja. Aber heutzutage wird es leider als Schimpfwort mehr oder weniger verwendet. Mhm. Das heißt, angeblich bin ich in einer Sekte, aber es ist keine Sekte, sondern eine eigene Kirche, eine Glaubensgemeinschaft. Du selbst? Ja, genau. Und wie heißt die? Scientology. Die heißt Scientology? Ja. Du bist Scientology-Mitglied? Genau. Ich bin Scientologe, das jetzt seit fast 20 Jahren, 19 Jahre. Mhm. Nächstes Jahr darf ich mein 20-jähriges feiern, habe ich mir schon gedacht. Wie bist du zu Scientology gekommen? Und zwar, es war so, ich habe damals ein Mädel kennengelernt in der Disco, habe mich in die verliebt, ist eine, ja, kurze Beziehung, ein halbes Jahr war ich schon mit ihr zusammen. Plötzlich so nach ein paar Wochen erfahre ich, dass sie dort bei Scientology arbeitet. Denke ich auch schrecklich nach. Mhm. In dieser Sekte, da musst sie rausholen. Das habe ich mir so als Vorsatz. Aber zugleich habe ich so gleich den Hintergedanken gehabt, naja, vielleicht könnte ja doch auch was Tolles sein. Aber naja, ich habe ziemlich viel Bammel davor gehabt, dorthin zu gehen. Und eines Tages war der Liebeskummer doch größer wie die Angst dorthin, denn wir haben ja gedacht, wenn du dorthin gehst, dann stürzen sie sich auf dich, um dich zu bekehren. Mhm. Bin dorthin, aber denkst du, Puppe, war gar nicht so. Ich war sogar fast etwas enttäuscht, weil man hat mich relativ normal verwandelt. Aber offensichtlich haben sie dich ja bekehrt. Bitte? Offensichtlich bist du ja bekehrt, da du ja nun seit 20 Jahren Mitglied bist. Nicht bekehrt, lass weiter erzählen. Schau mal, das war so. Da wurde jemandem was erklärt in diesem Dianetikbuch und alles neue Sachen für mich. Und es hat sich recht interessant angehört, was der dem anderen da so erzählt hat. Also ich war nur so als Außenstehender, habe ich da mitgehört und hat recht interessant geklungen. Und dann habe ich mir, weiß ich noch, zwei oder drei so kostenlose Vorträge angehört über zwischenmenschliche Beziehungen und so, und das Ganze wurde immer interessanter und konnte da nichts Ungewöhnliches oder Schreckliches feststellen. Wobei dieses, ja genau, der Trick von Scientology ist, dass man die Leute eben ganz vorsichtig durch eine anfängliche und leichte Berührung mit der Ideologie hineinzieht. So könnte man es bezeichnen als Trick, aber wie dem auch immer sei. Du bist drin. Ich wollte ja hinter die Kulissen gucken. Mhm. Du bist 20 Jahre drin, infolgedessen kannst du hinter die Kulissen gucken und kannst uns sicher jetzt interessante Auskünfte geben. Beispielsweise... Ja, ich darf dann noch kurz das eine sagen, was, wie gesagt, ich habe dann wirklich diesen Kurs nur gekauft, um da mal hinter die Kulissen zu gucken, okay. weil so kannst du ja nicht einfach reinschauen und diesen auszuprobieren. Und das war das Tollste bei dieser komischen, einfachen Übung, jemand in anderen in die Augen gucken, weil ich war früher unheimlich schüchtern. Mhm. Plötzlich ist dadurch meine Schüchternheit... Gut, das sind so diese berühmten Psychokurse, wo man auch sagt, damit locken die Leute auf den Leim. Ja, was heißt locken? Jetzt, pass auf, jetzt möchte ich... Ja, nein, jetzt möchte ich... Ich möchte jetzt gerne wissen von dir, an was glaubst du? An was glauben die Scientologen? Apropos gut, dass das Thema Glauben anspricht. Mhm. Glauben an gar nichts. Sogar der L. Ron Hubbard hat irgendwo geschrieben, man soll nichts glauben von all dem, was er schreibt, erzählt oder in Filmen, sondern so. Man soll es ausprobieren, ob es funktioniert. Also wenn Herr Hubbard sich zur Demokratie äußert. Wenn er zum Beispiel sagt, ich sehe nicht, dass die Demokratie den Menschen irgendetwas gebracht hat, außer ihn weiter in den Schlamm zu stoßen. Die Demokratie hat uns höchstens Inflation und die Einkommensteuer gebracht. Mhm. Dann ist, kann man das, braucht man das nicht ernst nehmen. Meinst du? Dann da glaubt das der Heller und Habert. Ob das du glaubst oder ob ich glaube, ist wieder eine andere Sache. Oder wenn Herr Habert sagt, das Ziel der Abteilung für Regierungsfragen ist, die Regierung und feindliche Philosophien oder Gesellschaften in einen Zustand vollständiger Gefügigkeit mit den Zielen der Scientologen und der Scientology zu bringen. Das bedeutet Absolutismus und das bedeutet Weltherrschaft. Wenn du das nicht glaubst, warum bist du denn da überhaupt da? Ja, was heißt glaubst? Ich glaube es nicht, ich kann es teilweise glauben, ich schaue nur, was ich sehe und beobachte. Was will? Meine eigenen Erfahrungen sind, dass das, was ich angewendet habe, von den scientologischen Lehrpunkten... Ja. Lieber, das ist alles mir viel zu schwammig. Ich halte mich sowohl, wenn ich mich mit den Zeugen Jehovas beschäftige oder mit welcher Gruppierung auch immer, an die Originalaussagen der Religionsstifter, der Führungspersönlichkeiten. Und wenn die Führungspersönlichkeiten solche Dinge sagen, wie ich es gerade vorgelesen habe, oder zum Beispiel noch ein sehr schönes Zitat von Herrn Habert persönlich aus Einführung in die Ethik, das muss man sich dann auch mal auf dem Munde, auf der Zunge zergehen lassen, Ethik der Scientology. Es ist ein Schwerverbrechen, sich öffentlich von Scientology abzukehren. Ebenfalls gilt als Verbrechen das Berichten von Scientology oder Scientologen an zivile Behörden oder die Androhung einer solchen Berichterstattung in der Bemühung, Scientology damit zu unterdrücken. Das ist doch Totalitarismus. Das ist Hitler. Das ist Hitler. Ein Originalzitat vorliest. Nun sag mir bitte nicht, dass das aus dem Zusammenhang gerissen ist. Nee, ich glaub's einfach nicht, weil ich weiß, teilweise sind sogar Leute integriert worden, die mitgearbeitet haben, um dann auszusteigen, um zu beweisen, wie kacke es da drin ist. Dafür haben sie natürlich Kohle bekommen, ja klar, so, und das sind dann Beweise. Ebenso weiß, glaube ich ehrlich gesagt nicht, und das ist immer wie bei dem Thema Glauben, dass das wirklich ein Originalzitat von L. Ron Hubbard ist. Lieber Bernd, ich bin lange genug in dem Journalismusgeschäft. Du glaubst doch wohl nicht, ich setze mich hier hin vor so viele Leute und zitiere etwas, was nicht stimmt. Das glaubst du, du glaubst doch nicht, ich setze mich hier hin und bringe Zitate, die nicht stimmen. Ja, was heißt Zitate? Weißt du? Auf deinem Blatt Papier. Die sind abgeschrieben aus Originalbüchern der Scientologen. Ne? Also wenn ich Einführung in die Ethik der Scientology, Ron Hubbard, 1967. Wenn ich mich daran nicht mehr halten kann, ja, woran soll ich mich denn sonst halten? Wenn mir eine Gruppierung, nenn es Sekt oder nicht Sekt, ist mir völlig wurscht, wenn sie letztendlich aussagt, dass sie aus ist auf die Weltherrschaft, dass sie aus ist, andere Leute, andere Glaubensrichtungen, andere Weltanschauungen zu unterdrücken oder wegzufegen, Zitat. Steht auf diesem Blatt, was du da gelesen hast. Das steht dann, wenn du 20 Jahre dabei bist, denke ich, solltest du auch die Schriften deines Führers ordentlich lesen, um dann auch argumentieren zu können. Es ist nicht mein Führer, es ist L. Ron Hubbard und der hat gesagt, du kannst glauben, was du willst, probier es aus und ich also wende dann, wenn ich, wenn ich, an und Moment, wenn ich glauben kann, was ich will, wozu brauche ich dann Scientologen? Die brauchst du nicht, du brauchst nicht die Scientologen, du brauchst auch nicht die Scientology-Technologie, sage ich, du kannst sie anwenden. Und wenn du richtig anwendest, kannst du Ergebnisse finden und dann siehst du selber. Was denn für ein Ergebnis? Ja, zum Beispiel bei diesen und jenen Übungen, die funktionieren. Zum Beispiel dieses plumpe Beispiel, da einfach fremden Leuten in die Augen schauen. Mhm. Da kannst du ruhig sagen, ja gut, funktioniert bei denen auch, aber es hat funktioniert. Brauche ich keinen Scientology für? Nee, brauchst du nicht, kannst es auch anders machen, aber es funktioniert und es hat Vorteile. Und ich habe dadurch einiges verbessert in meinem Leben und ich bin zufrieden damit. Wie denkst du denn über anders denkende Menschen, also über Christen? Apropos Christ, ich bin auch noch ein Christ, weil wir gerade bei diesem Thema sind. Okay, wie denkst du über andersgläubige Menschen? Gut, in der Regel. Gut, also findest du und deiner Auffassung nach sollten diese Richtungen, die Scientologenrichtung und andere Richtungen, parallel und gleichberechtigt nebeneinander existieren? Stimmt, genau. Das ist eigentlich die Religion. Ja, nur für so verkauft ihr euch. In unseren Gesetzen drin steht. Wie denkst du über die Demokratie? Also Demokratie aus eigener Erfahrung im Vergleich zu anderen diktatorischen Ländern, relativ gut. Mhm. Kann man vorstellen, dass es bessere gibt, habe ich aber noch nicht erlebt. Wie stehst du denn zu unserem Grundgesetz? Bitte? Wie stehst du denn zu unserem Grundgesetz? Soweit ich das Grundgesetz kenne, kenne ich mich leider nicht auswendig, eigentlich sehr gut. Und auch im Grundgesetz, weil du das ansprichst, finde ich gut, sind sogar bestimmte Sachen mit Religionsfreiheit verankert, gegen die teilweise verstoßen werden. Ja, weißt du, die Religionsfreiheit hört dann auf, wenn gegen die allgemeine Freiheit, wenn grundlegend gegen die Menschenrechte verstoßen wird. Und das unterstellen sehr viele und ich auch den Scientologen. Du verkaufst deinen Verein ausgezeichnet im Moment. Nur stimmt das nicht mit dem überein, was in den Schriften der Scientologen zu lesen ist. Du sagst genau das Gegenteil. Du verkaufst dich und den ganzen Verein ist einen sehr, sehr liberalen und humanitären Verein. Ich sagte nur von meinen Erfahrungen. Und ich kann nur sagen, meine Erfahrungen waren zum Großteil sehr gut. Da hat es auch Leute gegeben, das waren Arschlöcher, aber das ist der Typ für sich an Sorge. Ansonsten, aber die Technologie funktioniert. Möchtet ihr missionieren? Schau, alles, was der L. Ron Hubbard schreibt, bin ich auch nicht ganz seiner Meinung. Das ist halt sein Gesichtspunkt. Aber das heißt nicht, dass ich es glaube. Okay, findest du es denn richtig, dass die Sichtweise der Scientologen letztendlich übertragen werden sollte, so weit wie möglich, und dass so viele Menschen wie möglich in dieser Art und Weise denken und handeln sollten? Nee, nicht denken und handeln, sondern anwenden. Weil anwenden, wenn du es... Aha, also das findest du schon, das sollten alle anderen Leute auch machen. Ja, dann werden sie sehen, wie es funktioniert. Da hast du schon mal was angewendet. Schau, du liest mir Zitate vor, da kannst du deine Meinung drüber haben, aber hast schon du schon mal irgendein Buch gelesen und irgendetwas ausprobiert, ob es funktioniert? Ich habe jetzt genügend Bücher gelesen. Hast du sie angewendet? Es gibt so einen Blödsinn, man muss nicht einen Blödsinn anwenden, um hinterher zu sagen, es ist auch richtig. Wenn ich nur... Du brauchst jetzt sagen, ob es richtig ist, aber dann stellst du fest, ob es funktioniert. Nein, pass mal auf. Ich will dir mal sagen, ich finde, man sollte die Religionsführer, die Philosophen, die Ideologieführer an ihren Schriften erkennen. Wenn alle Leute in den 30er Jahren, in den 20er Jahren meinen Kampf gelesen hätten, hätten die gewusst, was auf sie zukommt und auf was sie sich einlassen. Und ich bin sicher, dass sehr, sehr vieles verhindert worden wäre, wenn die Leute ernst genommen hätten, was da alles für Dinge und für schlimme Dinge drin standen. Dieses beziehe ich genau auf die Scientologen. Ich kann nur jedem empfehlen, sich diese hanebüchenen Kram anzulesen, anzuschauen, was man in Dianetik zum Beispiel in seinem Hauptwerk oder in vielen anderen Schriften auch liest. In Amerika dann, ist von der Steuer her anerkannt und wird sogar im Schulsystem eingeführt. Das ist mir völlig wurscht, was in Amerika ist. Ja, aber hier weißt ist es wurscht. Nein. Klar. Ich will dir sagen, gerade in Deutschland können wir gut den Satz verbreiten, wehret den Anfängen. Und wenn sich da eine Organisation, die für mich eine politische Organisation ist, unter dem Deckmantel der Kirche beginnt und antut, letztendlich antidemokratische Strukturen auf der ganzen Welt und auch in unserem Land zu legen und zu organisieren, dann bin ich aber mit ganz vorne und sage Stopp, halt, und ich will aufklären. Weißt du? Mhm. Ja. Zum Beispiel auch nochmal ein Stichwort, darüber wird kaum so geredet, was der Grundglaube angeht. Tetanen, das sind irgendwelche Wesen, lass mich doch mal ausreden. Ja? Tetanen sind, du wirst das bestätigen, es gab vor vielen Milliarden Jahren laut Herrn Hubbard, der ja mal Science-Fiction-Autor ist, das wollen wir nicht vergessen, irgendeine Überbevölkerung in einem fernen Planeten. Deshalb wurden Tetanen von dort irgendwie ausgedampft oder wie, in Form von Wasserstoffen, 2 Millionen an der Zahl, und die sind auf die Erde gekommen. Letztendlich steckt in jedem von uns ein Tetan, wir müssen ihn nur freilegen. Nee, da hast du was missverstanden, du Mann. Ja. Da steckt nicht ein Tetan, du bist einer oder ich bin einer. Woher weißt du das? Kann ich auch mit anderen Worten. Woher weißt du das denn? Beweis es mir doch, dass dieser Tetan vor 2 Millionen Jahren da kann ich mich nicht mehr erinnern, kann ich noch nicht mal sagen, ob ich es jetzt glaube oder nicht, ob das ich schreibt, schon existiert habe. Das schreibt doch euer Führer. Ich bin mir bewusst, dass ich ein geistiges Wesen bin. Okay, bin ich mir auch bewusst. Woher kommt denn diese Theorie? Diese Theorie ist pur ausgedacht von eurem Führer. Nee, was heißt was für eine Theorie, dass wir ein geistiges Wesen sind? Nein, dass es Titanen gibt und die durch das Weltall hierher gesaust sind. Ist doch völliger, ist doch wurscht, ist Science Fiction, das ist Science Fiction. Mir ist es wurscht, wo wir hergekommen sind. Die Tatsache allein, dass ich ein geistiges Wesen bin, reicht mir genug und bin ich stolz drauf und das wirst du in anderen Religionen auch finden. Gut, darum, um geistiges Wesen geht es ja überhaupt nicht. Dann erkläre mir bitte, was... Es geht sogar sehr... Dann erkläre mir, was ein Titan ist, erkläre es mir. Ein geistiges Wesen? Nur ein geistiges Wesen. Ja. Ja, dann brauchen wir auch keine... Dann brauchen wir keine Scientology. Dann sagen wir, wir sind alle geistige Wesen und Amen und Tschüss. Da hast du recht. Ein geistiges Wesen braucht nicht unbedingt Scientology, wenn er so bleiben will, wie er so bleiben will. Wie sind denn die Ursprünge deiner Auffassung nach? Wie ist denn alles entstanden? Also jetzt sag ich mal, Scientology ist, lass mal die Kirche weg, ob Kirche oder Verein oder Geschäft, zweitrangig. Es ist eine angewandte Technologie, die funktioniert. Also wenn du es anwendest, funktioniert. Ich rede jetzt nicht über die Technologie, ich rede über diesen Hintergrund, über die Entstehungsgeschichte, über die Schöpfungsgeschichte. Erkläre es mir bitte, wie du das siehst. Die Schöpfungsgeschichte? Weiß ich nicht, weil soweit habe ich mich bisher noch nicht, habe ich keine Ahnung. Der eine schreibt das andere. Du scheinst wirklich ausgesprochen schlecht informiert zu sein über deinen eigenen Namen. Ich bin mich sehr wohl informiert, also, aber ich... Da müsste dir Xen ein Begriff sein zum Beispiel. Bitte? Xen müsste dir ein Begriff sein. Aber ich merke schon, das ist natürlich ein sehr großer und toller Trick von euch, dass ihr euch immer wieder irgendwie rauswindet und wenn man hanebüchene Sachen euch präsentiert. Ich stelle meine Frage, da beantworte ich die, wenn ich kann. Ich wenn man, mich nicht raus. Wenn man euch hanebüchene Sachen vorlegt, wie beispielsweise diese Titanen, die durchs Weltall geschwirrt sind, was Herr Herbert schreibt, was Herr Herbert wortwörtlich schreibt, dann windet ihr euch raus und sagt einfach, wir sind geistige Wesen und das war's dann. Ja, da kann wieder jeder abnicken. Weil ihr nämlich Angst habt, euch zu blamieren vor all so einem Blödsinn, der in diesen Büchern zu finden ist. Wenn du das als Blödsinn ansiehst, dass du ein geistiges Wesen bist, dann tust du mir leid, Domian. Darüber reden wir gar nicht mehr. Über das geistige Wesen reden wir schon gar nicht mehr. Ja, das doch, ist schon super. Du hast doch gerade geredet, die geistigen Wesen sind durchs Weltall geschwebt. Ist egal was, aber Tatsache ist, dass du ein geistiges Wesen bist und einen Körper hast. Okay. Mein Lieber, wir werden da nicht zueinander kommen. Das hab ich auch schon gemerkt. Das haben wir schon, hab ich auf jeden Fall sehe ich, du bist hartnäckig, aber ich kann da nur raten, probier es einfach aus und glaub gar nichts, was da geschrieben steht. Das ist der beste Ratschlag. Also wenn, weißt du, das ist natürlich ein verrückter Tipp. Das wäre genauso, als würde ein Christ zu mir sagen, glaub überhaupt nicht, was in der Bibel steht. Jetzt sagt ein Scientologe zu mir, glaub überhaupt nicht, was Herr Herbert schreibt. Das ist ja eine tolle Aussage, also mein das Lieber. Hat er selber sogar geschrieben. Ja, okay, dann ist ja alles Lug und Trug. Dann, wo soll ich mich denn ranhalten? Es ist doch Lug und Trug. Dann ist es doch Lug und Trug, wenn der Religion, wir drehen uns jetzt im Kreis, das wäre genauso, als wenn Jesus Christus gesagt hat, ihr braucht es gar nicht glauben, vielleicht glaubt es, vielleicht auch nicht. Jesus Christus ist nicht L. Ron Hubbard. Jesus Christus hat gesagt, du sollst glauben. L. Ron Hubbard sagt, du brauchst nicht glauben. Ja, aber was soll es denn dann? Was soll es denn dann überhaupt? Und warum kommen solche Ideen von Weltherrschaft, von antidemokratischen Überlegungen, von Intoleranz? Warum alles? Letztendlich geht es euch nur um Macht. Euch geht es um Macht und um Geld. Ihr wollt Weltherrschaft haben und ihr wollt viel, viel wirtschaftlichen, ökonomischen Einfluss haben. Okay, dann sag ich da mal, stimmt genau, und zwar um die Scheiße, die hier auf diesem Planeten Erde ist, endlich umzukrempeln. Denn guck dich doch mal um, was los ist. Mehr wollte ich gar nicht hören von dir. Tschüss, Bernd. Vielen Dank. Ciao. So sind sie. Nadine, 28. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Nadine. Grüß dich. Und zwar möchte ich über Zeugen Jehovas sprechen. Oh ja, das ist das nächste schöne Thema. Ich möchte dazu sagen, als erstes, dass sie keine Sekte ist, sondern eine anerkannte Religionsgemeinschaft, auch hier in Deutschland. Du bist Zeuge Jehovas? Nein, ich bin nicht mehr dabei seit 6 Jahren. Bin aber daran aufgewachsen. Meine Eltern sind noch Zeugen Jehovas. Und ich möchte eigentlich mal die Lanze für Zeugen Jehovas sprechen. Und zwar wird ja oft in Berichten erzählt, dass gerade Ausgeschlossene, wie sehr bekannt sind, die da halt nicht mehr dazugehören, von den noch dazugehörigen schlecht behandelt werden. Sprich, irgendwelche Väter erzählen, sie dürfen ihre Kinder nicht mehr sehen. Und ich möchte eigentlich mal erzählen, dass ich eine ganz andere Erfahrung gemacht habe mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Und zwar natürlich waren wir am Anfang sehr enttäuscht, dass ich rausgegangen bin. Also ich bin nicht ausgeschlossen worden. Lass mich fragen, warum du rausgegangen bist. Ja, ich habe einen Mann kennengelernt, der kein Zeuge Jehovas war. Und nach langem Überlegen habe ich mich für den Mann entschieden. Ist mir sehr schwer gefallen. Warum kann man nicht als Zeuge nicht jemanden heiraten, der nicht Zeuge ist? Das stimmt. Ich hätte ihn heiraten können, aber wir wollten nicht heiraten. Also ihr wolltet einfach so zusammen sein und das wiederum dulden die Zeugen Jehovas nicht? Ja, genau. Ah ja. Das ist ja bekannt, ne? Dass man mit einem Mann nur zusammen oder dass man als ein Eheleben nur führen darf, wenn man auch wirklich den Trauschein unterschrieben hat. Das ist eine Moralkategorie der Zeugen Jehovas, ja. Mhm. Das ist eine Moral der Bibel. Das kann man auslegen, wenn man will, aber okay. Ja, und ich habe dann halt, wie gesagt, mich für den Mann entschieden und habe das dann meinen Eltern beigebracht, dass ich wohl nicht mehr dabei sein werde. Die waren natürlich sehr traurig darüber. Und trotzdem haben sie den Kontakt zu mir aufrechterhalten. Ich habe jetzt ein normales Leben quasi mit meinen Eltern, so wie es halt zwischen ausgezogenen Kindern. Haben sie denn versucht, dich schon zu überzeugen, dass es vielleicht doch besser ist, dabei zu bleiben? Gar nicht. Sie haben natürlich mit mir gesprochen, und aber dass sie gesagt haben, also du musst jetzt dabei bleiben und wir verstoßen dich, wenn du nicht dabei bleibst. Das ist überhaupt nicht so. Das ist nicht so. Und die Gemeinde, wie hat die auf dich reagiert? Es haben einige ganz ruhige Gespräche stattgefunden. Und natürlich wurde ich darauf hingewiesen, was dann auf mich zukommt. Was haben sie denn gesagt, was auf dich zukommt? Was haben sie gesagt? Ja, dass ich halt eben mit Freunden, die bei den Vorjuras sind, nicht mehr zusammen sein kann. Das ist auch in der Bibel festgelegt. Also du darfst, nachdem du ausgetreten bist, nicht nur mit ehemaligen Freunden, die bei den Zeugen Jehovas sind, zusammen sein? Ja, richtig. Warum? Könnte sein, also in der Bibel wird das so geschrieben, ich kann die Stelle jetzt nicht mehr ganz auswendig, dazu bin ich schon ein bisschen zu lange raus, aber es ist so deutungsgemäß, dass ich halt schlechten Einfluss auf diese Leute haben könnte. Wie wird dieser schlechte Einfluss definiert? Was könnte das bedeuten? Ja, dass ich halt zum Beispiel negativ über Zeugen Jehovas reden würde oder dass ich quasi gegen Zeugen Jehovas arbeite. Also man hat doch dann auch Angst vor Kritik, ne? Nee, kann ich eigentlich nicht. Also ich bin ich bin vor vielen, vielen Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Ja. Da hat mir kein Mensch verboten, dass ich meine Freunde in der evangelischen Kirche nicht weiter besuchen darf und mit denen zusammen sein darf. Und niemand hat auch Angst, dass ich Kritik an der evangelischen Kirche übe. Möchte ich aber sagen, dass ich finde, dass sich die evangelische Kirche auch nicht ganz so an die Bibel hält, wie es die Zeugen Jehovas tun. Möchte ich einfach mal sagen. Dann dauerte das eine gewisse Zeit, diese Trennungsphase, und dann war es abgeschlossen. Und man hat dich dann auch vollkommen toleriert und in Ruhe gelassen. Ja, hat man. Wie sieht denn der Kontakt zu deinen Eltern heute aus? Sprecht ihr viel über religiöse Themen? Ich würde sagen, es hat sich nicht viel geändert. Sicherlich, man spricht schon mal. Und ich rede auch mit meinen Eltern drüber, weil ich eigentlich immer noch positiv über die Bibel denken. Du setzt immer gleich Zeugen Jehovas, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ne, so hört sich das an und so sagen die das ja auch. Ich finde es schon ziemlich penetrant. Wie gesagt, ich bin kein Christen, aber meine Sympathien gehören da wirklich der evangelischen und katholischen Kirche. Denen gegenüber zu sagen, wir wissen, was der rechte und wahre Glauben ist. Ihr wisst das nicht. Nee, das sehe ich so nicht. Wir wissen ja auch nicht, wie Gott eigentlich wirklich denkt und ja, wie er urteilt. Gut, aber warum toleriert man dann nicht auch andere christliche Richtungen, die vielleicht dann auch ein bisschen liberaler sind? Es gibt, denke ich, auch Unterschiede. Sicherlich gibt es auch bei den Zeugen Jehovas vielleicht sehr extremer, die wirklich keine andere Meinung dulden. Aber es gibt auch Zeugen Jehovas, mit denen man sich wirklich ganz nett unterhalten kann. Offensichtlich ist deine Familie da eher eine liberalere Familie, ne? Wenn das dann auch so sich hat so entwickeln können. Ich habe noch eine Frage zu den Konsequenzen. Die Konsequenzen, die Zeugen Jehovas nehmen ja auch für sich in Anspruch, dass sie die Alleinigen sind, die irgendwann mal ins Himmelreich einziehen werden. Ja, das hast du jetzt verspielt, ne? Ja, gut. Also wenn man es so sieht, ja. Ist ja auch ein bisschen. Ich bin gerne bereit zu sterben, weil ich diesen Mann halt mehr liebe als Gott. Das muss ich einfach jetzt so sagen. Also ich finde, dass du Gott genauso lieben kannst wie deinen Mann. Und trotzdem ein Recht, wenn man sich in die Kategorien des christlichen Glaubens versetzt, ein Recht auch auf das Paradies hast. Da hast du schon recht, Jürgen. Aber wenn ich halt eben mit dieser Bibel oder an die Bibel denke und jetzt an meine Konsequenz, habe ich mich quasi, so hart das klingen mag, gegen das Leben entschieden. Wenn es denn so sein mag. Finde ich schrecklich. Wirklich? Finde ich fürchterlich, so ein Satz. Also du scheinst ja wirklich doch ein spiritueller Mensch zu sein oder ein gläubiger Mensch. Ja. Das finde ich schlimm, dass dann diese Gruppe dir letztendlich deinen Glauben dir genommen hat. Nee, du kannst nicht. Ja, aber wenn du sagst, dass du dich gegen das Leben entschieden hast, das ist doch schlimm, und gegen Gott entschieden hast. Du, das muss doch nicht einander ausschließen, die Liebe zu einem Mann und die Liebe zu Gott. Nee, da hast du recht. Da hast du recht. Aber das Leben als Zeugnis, das kann ich so nicht führen, ne? Da muss ich halt eben unterscheiden und da muss ich mich halt entscheiden. Hast du denn überlegt, in eine andere christliche Gruppierung oder eine Kirche einzutreten? Nee, weil ich eigentlich denke, dass ich immer noch ziemlich, ja, bis halt auf den Punkt, dass ich nicht verheiratet bin. Mhm. Ansonsten bemühe ich mich halt schon immer noch nach der Bibel zu leben. Mhm. Im Sinne von den Zeugen Jehovas, ne? Und ich weiß nicht, wie Gott wirklich urteilt, ne? Mhm. Ich kann nicht sagen, oder Zeugen Jehovas dürfen auch nicht sagen. Es klingt also so ein bisschen, Nadine, es klingt immer so albern, wenn ich das lese, dass da 144.000 Leute dürfen da irgendwie nach Berechnung der Zeugen Jehovas dürfen ins Paradies. Das ist nicht richtig so. Ja, wie viele sind's da? 144.000, hast du schon recht, ja. Aber die kommen in den Himmel und der Rest der Menschheit wird hier auf der Erde leben. Woher wisst ihr das? Woher wisst ihr das? Das ist doch alles in der Bibel. Ja. Also, Offenbarung schon mal gelesen, Jürgen? Ja, das kommt dann nur wirklich an, wie man die Bibel liest und wie man sie auslegt. Das ist dann nur wirklich der ganz große Streit. Woher weißt du denn das, dass das Gottes Wort ist, wie ihr das lest? Oder wie du bist es, du bist ja nicht mehr dabei. Also ich möchte sagen, dass wir eh nicht wissen, die ganze Menschheit nicht weiß, weder Zeugen Jehovas noch irgendwelche Andersgläubigen, wie Gott die ganze Sache sieht. Und wir wissen auch nicht, wie es sein wird. Okay, dann sag doch auch solche, dann sollten die doch auch nicht solche Sachen sagen. Ja. Und solche Kategorien aufstellen. Gut, aber auf der anderen Seite sagt die katholische Kirche zum Beispiel, dass der Mensch in die Hölle kommt. Das finde ich auch ganz furchtbar. Ja, finde ich auch furchtbar. Nadine, ich habe mit dir jetzt gesprochen und du hast sicher einen Teil. Ich will die Leute nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicher auch bei den Zeugen Jehovas die Hardcore-Leute, wo einem das kalte Grausen kommt. Ja. Und es gibt sicher auch Leute, die da ein bisschen liberaler und toleranter umgehen. Und wie gesagt, ich glaube, dass deine Familie sicher so eine ist. Mhm. Danke für deine Schilderung. Ja. Wiedersehen. Tschüss. So, jetzt ist die Katja dann, ich glaube, das ist die Katja, mit der ich vorige Woche schon gesprochen habe. Stimmt das? Ja, genau. 27 Jahre. Ja. Du hast erzählt, wir haben das Gespräch schon abgebrochen. Ich habe verwiesen auf die heutige Sendung, dass deine Eltern zu den Zeugen Jehovas übergetreten sind. Meine Mutter. Deine Mutter, ganz genau. Und du dann auch eine ganze Weile dabei warst. Ja. Und du wolltest uns erzählen über dein Leben und Erleben als Jugendlicher und als Jugendliche bei den Zeugen Jehovas. Genau. Ne, so war das. Also ich muss jetzt erstmal zu meiner Vorrednerin sagen, der Nadine, die hat das alles sehr positiv dargestellt. Mhm. Also ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Wie sind deine Erfahrungen? Also wie gesagt, ich kam da als 13-Jährige rein, hatte keine Ahnung. Mhm. Und mir wurde gleich dann beim dritten oder vierten Besuch dieser Zusammenkünfte ein Buch in die Hand gedrückt. Mhm. Das war ein sogenanntes Leitbuch für Jugendliche, nennt sich das, ja. Und als ich das zu Hause durchgeblättert habe, da habe ich eigentlich nicht gewusst, ob ich lachen oder weinen soll. So irre Sachen standen da drin, ja. Soll ich mal was vorlesen darauf? Also ja. Genau das Buch habe ich sogar. Ich habe hier auch ein Buch, wo mir auch die Fußnägel sich keulen. Stichwort, was nehmen wir für ein Stichwort? Nehmen wir Stichwort Frauen. Ja. Ne? Stichwort Frauen. Da steht in einem Original, auch in der Originalschrift, hier sind keine Zitate verändert oder so, in der Originalschrift von den Zeugen Jehovas. Die Frau sollte tiefen Respekt vor ihrem Mann haben, erklärt die Bibel. Genau. Weil dieser Rat oft nicht beachtet wird, sind einige Ehemänner mit ihren Frauen unzufrieden. Dadurch, dass sie die ihr in der Bibel zugewiesene Rolle als Gehilfin ihres Mannes erfüllt, macht sie es ihm leicht zu lieben. Schön, ne? Also das Härtchen, das Armchen am Herd. Genau. Dann gibt es noch Sachen hier, wie Kinder geschlagen werden sollten. Das wäre dann auch alles im Sinne der Bibel. Wie pervers die Homosexuellen sind und wie schlimm überhaupt vorehelicher Geschlechtsverkehr ist. Und die Masturbation ist überhaupt das Allerschlimmste und so weiter. Also schrecklich, ne? Schrecklich. Ja. Muss ich jetzt wirklich auch sagen. Also dir hat man das alles auch eingebläut, gleich von Anfang an. Wie mit 13 steht mein Ding ja nicht so resolut gegenüber, ne? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mich da vollkommen erstmal mitziehen lassen. Und ich muss also heute sagen, mir ist ein großer Teil von meiner Jugend einfach gestohlen worden. Wie war denn das? Durftest du in die Disco gehen zum Beispiel? Nee, um Gottes Willen. Das durftest du nicht. Disco ist schwer verwerflich, ja. Durftest du auf ein Popkonzert gehen? Nein. Durftest du ins Kino gehen? Kommt drauf an, welche Filme jetzt gelaufen werden. Mhm. Ich glaube, vielleicht ein Kinderfilm ab 6 Jahren wäre schon in Frage gekommen. Alles andere, wo ansatzweise Sex oder Gewalt oder sonst was im Spiel ist, war schon wieder tabu. Durftest du Fernsehen gucken? Ja, da gibt es dann wieder solche und solche Meinungen. Ja, also ich kenne zum Beispiel die Frau, mit der ich dieses Bibelstudium durchgeführt habe, die hat mir dann erzählt, im Fernsehen nur Nachrichten. Und zwar nur Nachrichten. Aus diesem Grunde, damit man dann auch sieht, denke ich jetzt, wie schlecht doch die Welt ist. Dass da jetzt bald das Ende kommen muss. Alles andere hat einfach einen schlechten Einfluss auf uns. Ja, die prognostizieren ja immer das Ende der Welt. Ne? Das letzte Mal war es 1975, hat nicht so geklappt. Hat nicht so geklappt. Jetzt sind sie da, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger, ne? Haben sie auch gar nicht gern, wenn man das jetzt noch erwähnt. Das kann ich mir vorstellen. Das waren ja mehrere Fehlschläge. 1914, glaube ich, sollte die Welt auch schon mal untergehen. Ja. Mit 13 Jahren, 14 Jahren, 15 Jahren, da erwacht ja nun auch so die Erotik und die Sexualität. Ja. Wie war denn das da bei dir, halt in Anbetracht dieses geistigen Korsetts, sage ich jetzt mal? Also es ist ja so, dass bei den Zeugen Jehovas vorehelicher Geschlechtsverkehr, sagen wir mal so, wird als Hurerei benannt. Bei mir war das so, dass ich dann eigentlich schon recht früh, auch schon 13, 14, eigentlich schon sexuelle Interesse gehabt habe an Jungs. Und bei mir war das einfach so, dass ich dann meine Mutter von hinten bis vorne belogen habe. Also ich habe ein richtiges Doppelleben geführt, wie auch sehr viele Jugendliche in der Versammlung. Hast du da ein schlechtes Gewissen mal gehabt? Ja. Also alles, was für andere Jugendliche ganz normal und selbstverständlich war, musste ich halt immer heimlich. Du warst doch dann eigentlich auch ganz isoliert, ne? Wenn du nie in die Disco gehen konntest. Oder ich bin heimlich in die Disco. Du bist heimlich gegangen. Ich habe wirklich alles, was ich machen wollte, habe ich heimlich gemacht. Immer mit der Angst, nicht erwischt zu werden. Ja, was wäre passiert, wenn man dich erwischt hätte? Wenn man mich erwischt hätte, angenommen, also ich kann dir jetzt mal ein Beispiel nennen. Ein Freund von mir, der auch bei den Zeugen Jehovas war, wurde beim Rauchen erwischt. Und zwar ist es so, wenn ein Zeuge Jehova einen anderen Zeugen Jehova bei etwas Verbotenem erwischt, hat er die Pflicht, das zu melden. Und das wurde natürlich ganz schnell gemeldet und dieser junge Mann, ich glaube, der war 17, der wurde dann ausgeschlossen aus der Versammlung. Ja. Und das heißt, keiner darf mehr mit ihm reden. Also er wird wirklich behandelt wie ein Aussätziger. Was ja auch eine Psychofolter ist, ja. Ne? Vor allem, wenn man auch keine anderen Kontakte hat, als außer den Zeugen Jehovas. Welche wurden euch oder dir so als junges Mädchen überhaupt irgendwelche erotischen Kontakte zugebilligt? Nein, gar nicht. Also gar nicht. Auch Händchen halten war nicht drin. Um Gottes Willen. Nee, also du musst dir sogar vorstellen, gerade in diesem Leitbuch für Jugendliche steht drin, ein Paar, das vorhat zu heiraten, sollte möglichst niemals alleine sein. Auch nicht eine Woche vor der Hochzeit, ja? Weil es könnte ja etwas Schlimmes passieren. Also immer ein Anstandswauwau dabei. Hat man mit dir, mit euch auch über Selbstbefriedigung gesprochen? Ja, also Selbstbefriedigung ist absolut tabu. Man befleckt sich sozusagen selber damit. Ja. Hast du es dann damals trotzdem getan? Ja, natürlich. Also du warst dann schon eine Rebellin, ne? Ich war eine richtige Rebellin. Das kam wahrscheinlich aber auch deshalb, weil du schon doch relativ alt warst, als deine Mutter dazugekommen ist. Ja. Wenn du da reingewachsen wärst, wäre es wahrscheinlich um einiges schwieriger gewesen, dich da zu behaupten. Das denke ich auch, ja. Also ich hatte meine Freundinnen in der Schule, also ich habe meinen Freundeskreis deswegen nicht gewechselt. Ich habe meine Mutter meine ganze Jugend lang eigentlich von vorne bis hinten nur belogen. Das finde ich eigentlich auch sehr traurig, wenn ich gesehen habe, dass andere Freundinnen zu ihren Müttern ein gutes Verhältnis gehabt haben, mit denen über Jungs reden konnten und so weiter. Ich musste alles heimlich machen. Nadine, wenn du da schon so eigenständig Katja, wenn du damals schon so eigenständig warst, hast du denn dann nicht mit deiner Mutter auch über solche Sachen diskutiert und sie versucht irgendwie wieder da irgendwie zumindest vielleicht auch wegzuholen wieder davon? Ja, also meine Mutter wegzuholen war sehr schwierig. Ich habe versucht, öfters mit ihr drüber zu reden, aber ich denke mal, wenn du eine Zeit lang dabei bist, ist es sehr schwierig, jemanden da zu bekehren. Weil die Gruppe auch sehr sehr viel Halt gibt, ne? Und ja, Geborgenheit. Ja. War deine Mutter eigentlich auch immer sehr traurig, wenn neue Menschen zu den Zeugen Jehovas kamen, also Menschen, die im Predigtdienst da irgendwie geworben wurden, ja. Es waren sehr oft verzweifelte Menschen. Ja, ja. Also gescheiterte. Ja, gescheiterte Menschen, die Zeugen Jehovas sind wirklich sehr, sehr freundlich und sehr herzlich, wenn jetzt jemand Neues in die Versammlung kommt. Also die geben einem wirklich das Gefühl, du gehörst zu uns, wir helfen dir, erzähl uns deine Probleme. Ja, und diese Menschen, die waren einfach froh, dass sich einfach jemand um sie gekümmert hat. Wie alt warst du, als du dann gesagt hast, nun langt's? Ich sag mal so, mit 15, 16 habe ich endgültig gewusst, dass ich nicht mehr dazugehören möchte. Es kam dann dazu, dass diese Frau, mit der ich die Bibel studiert habe, war eine ganz fanatische Zeugin Jehovas. Mhm. Die hat ein kleines Kind, das ist schwer erkrankt und hätte eine Bluttransfusion gebraucht. Oh ja, das ist natürlich ein Stichwort. Das haben die Eltern verweigert im Krankenhaus. Und daraufhin ist ihnen das Sorgerecht entzogen worden für das Kind. Das Kind bekam eine Bluttransfusion. Danach haben sie das Sorgerecht wieder bekommen. Also diese Frau hätte ihr Kind sterben lassen. Ja. Sie hätte ihr, das muss man sich mal vorstellen, es ist, diese Ideologie sagt, die Leute, die Kinder, lasst die Kinder sterben, nur wenn man kein Blut übertragen darf. Und da verstehe ich dann auch nicht, dass die Zeugen Jehovas sind ja gegen Abtreibung. Mhm. Aber dann mit dem Kind sterben zu lassen, das ist dann schon wieder für Gott okay. Also das war so der I-Punkt auf das Ganze, dass du gesagt hast, ich... Also der I-Punkt war dann das, dass diese Frau, nachdem ihr Kind diese Bluttransfusion bekam hatte, diese Eltern, die haben sich abgrundtief geschämt, ja. Die sind mit gesenktem Kopf in die Versammlung gegangen, weil ja das jetzt jeder gewusst hat, dass das Kind eine Bluttransfusion bekommen hat. Also, und das hat bei mir dann schon den Stoß gegeben. Mhm. Ich habe dann die Versammlung auch nicht mehr besucht. Ich konnte nicht ausgeschlossen werden, weil ich nicht getauft war, ja. Ah ja. Das geht dann nicht. Also, wenn man getauft ist, kann man nicht ausgeschlossen werden. Das heißt, man hat dich dann auch relativ schnell in Ruhe gelassen? Anfangs ja. Ich wurde dann, muss ich sagen, ich wurde mit 19 Jahren schwanger von meinem jetzigen Mann. Ich habe 2 Kinder. Mhm. Und man konnte mich nicht ausschließen, aber man hat es mir gleich zu verstehen zu geben, dass ich nicht mehr erwünscht bin. Also man ist auf die andere Straßenseite gegangen, wenn ich gekommen bin. Aber ist okay. Ist okay, ja. Also ich vermisse es nicht. Ich finde es halt nur traurig. Ich bin die Einzige in der Familie, die da ausgetreten ist. Wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter heute? Ja, eigentlich gut, muss ich sagen. Die hat das akzeptiert. Die hat das akzeptiert. Ja, immerhin. Ne? Ist ja auch schon, dann finde ich auch schon wieder beachtenswert, dass sie das macht. Ja. Mein Bruder und meine Schwester sind auch getaufte Zeugen Jehovas. Ich muss aber dazu sagen, dass sie das um einiges lockerer nehmen. Es gibt solche und solche. Das haben wir gerade auch schon gehört. Ja. Ne? Katja. Ja. Jetzt haben wir 10 Minuten geredet, lange Zeit für diese Sendung. Ja. Ich danke dir für deine Auskünfte und die Informationen und dass du uns was erzählt hast. Ja. Alles Gute. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Mensch Leute, jetzt sind wir aber spät in unserer Pause. 1 Uhr 41, eine kleine Pause. So Leute, 1 Uhr 42 und 40 Sekunden, hier ist 1 Live Domian Talkradio vom WDR aus Köln. Heute Nacht heißt unser Thema Sekten oder Gruppierungen, die man Sekten nennt. Dieser Begriff ist ja schon immer sehr ambivalent anzuwenden und viele fühlen sich ja gleich diskriminiert, wenn man Sekten sagt. Meine Frage, wer war in einer solchen Gruppierung, wer ist in einer solchen Gruppierung und wer hat Freunde oder Angehörige und möchte darüber erzählen? 0130 29 11, die Telefonnummer, die Faxnummer 0130 11 51 22. Jetzt am Telefon Robert und der ist 49. Robert? Ich bin 49. Ja. Und ich bin Tetan 9 von Scientology. Tetan 9? Das ist relativ viel für Deutschland. Ja. Ich nehme an, wir sind etwa 4 oder 5. Und ich bin vor einem halben Jahr ausgeschieden, obwohl es mir ein tolles Geschäft gebracht hat. Erkläre jetzt, die meisten Menschen sind natürlich nicht so in der Materie eingelesen. Was bedeutet Tetan 9? Tetan 9 heißt, du bist einer der größten Götter innerhalb Scientology. Ja. Wie viel gibt es auf der Welt davon? Naja, ich schätze etwa 60. Ja. Und wie wird man das? Wie erreicht man das? Ja. Ja, du musst erstmal Tetan 5 erreichen. Das bedeutet pro Land ungefähr 120.000 Mark. Moment, die musst du zahlen, oder wie? Die musst du zahlen. Ach, die muss man zahlen? Mit Kursen, ja. Ah ja. Also über diese Kurse erreicht man das und diese Kurse muss man bezahlen. Sie müssen bezahlen. Und um auf Stufe 5 zu kommen, das kostet schon 120.000 Mark. Das kostet etwa ein bisschen mehr, ja. Mhm. 7 kostet ungefähr eine halbe Million und 9 kannst du fast nicht bezahlen. Ja. Wie viel hast du bezahlt? Etwas über eine Million. Bist du so wohlhabend? Naja, nein. Ich hatte mein Einkommen, was ich aus dem, was mir dann zustand, mhm. als Unterhändler, mhm. Abkommen getroffen. Was hast du für einen Beruf gehabt oder hast du? Na, ich habe einen Versicherungsvertreter Beruf. Mhm. Also ein durchaus ordentliches Einkommen. Ordentliches Einkommen, ja. Ein ordentliches Einkommen. Diese Kurse, diese vielen Kurse, die du absolvieren musstest, um auf diese hohe Stufe zu kommen, hinlänglich wird immer gesagt, dass die Perfektionierung der Gehirnwäsche ist. Würdest du das heute auch so sehen? Ja, das stimmt schon, ja. Du wirst genau in diese Wäsche gebracht, in die du andere Leute bringst, dass sie dir ihr Geld anvertrauen. Mhm. Also es geht immer und immer wieder um Geld. Es geht nur um Geld. Würdest du mir um nichts anderes. Ja. Würdest du mir zustimmen, ich habe das ja gerade in dem Streitgespräch mit den Hörer vorhin auch gesagt, dass es um Geld geht und um Macht und Einfluss? Es geht um Geld, um Macht, um Einfluss. Ich sag dir Beispiele in Berlin. Ja. Mhm. Immobilienbeispiele. Es wurden alte Leute missbraucht mit Hilfe von 4, 6, 8 Leuten, jungen, sympathischen Leuten, mhm. Scientology-Mitgliedern, die gesagt haben, na gut, wir verkaufen dir dein Grundstück, wir machen das alles mit dir. Und pro Grundstück haben die etwa verdient, ich würde mal meinen, 400.000 Mark mhm. etwa. Also mit durchaus unlauteren Methoden. Mit sehr unlauteren ja. Methoden. Und ich denke, die Hälfte davon ist Scientology-ähnlichen. Und das ist ja das Schlimme, ja. Robert, was ist deiner Auffassung nach? Du warst ja nun wirklich im oberen Zirkel, wie du das jetzt beschrieben hast. Was ist das Ziel von Scientology? Macht, Einfluss, Geld. Kann man soweit sagen, dass es so verrückt schon ist, dass man nach einer Weltherrschaft schielt? In der Endphase? Na gut, also das möchte vielleicht Ron L. Hubbard machen, ja. Mhm. Ich meine, weißt du, ich weiß nicht, ob du das kennst, was der alles geschrieben hat, ja. Ich habe einiges schon vorgelesen vorhin, ja. Ja, also ich denke, dass er ein großer Spinner war. Mhm. Das Schlimme ist, dass viele Leute daran glauben. Das Schlimmste, was ich nicht verstehen kann, ist, dass so viele Leute daran glauben, dass das, was er, ich meine, du hast ihn vorher mit Hitler verglichen, mhm. Mein Kampf, ja. Mhm. Das kann man vielleicht nicht ganz so tun. Ja. Mhm. Ich meine, Hitler hat mit meinem Kampf gesagt, er möchte die jüdische Rasse mhm. auslöschen. Weißt du, ich meinte damit auch nur, dass man sehr sorgfältig lesen sollte. Und die Leute im Original lesen sollten. L. Hubbard hat gesagt, man muss die Erde cleanen von Leuten, die nicht seiner Glaubensrichtung angehören. Ja, schlimm genug. Naja, gut, ich meine, das kann ja immer noch sein. Wollen Scientologen. Das hat er auch gemacht, ja. Mhm. Wollen Scientologen letztendlich die Demokratien im westlichen Sinne abschaffen, bekämpfen? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also stehen Sie auch feindlich dem Grundgesetz gegenüber? Also mit absoluter Sicherheit. Und mhm. ich verstehe überhaupt nicht, warum irgendjemand wie Kanter und ähnliche Leute oder Hellenbroich oder wie sie alle heißen mhm. vom Bundesverfassungsamt sagen können, nein, wir können nichts tun. Die wissen das alles. Naja, aber jetzt die Bundesinnenminister haben ja beschlossen im Juni, dass Scientology ein Jahr vom Bundesverfassungsschutz überwacht wird. Na schön, überwacht heißt doch gar nichts. Heißt noch gar nichts. Schau, komme her. Robert, was mich viel mehr interessiert noch als jetzt diese juristischen Geschichten. Du warst so weit oben. Hast du nicht irrsinnige Angst, dich jetzt in der Öffentlichkeit so kritisch dieser Organisation gegenüber zu äußern? Schau, ich habe deine Redaktion vorher gebeten, meinen Namen zu ändern. Mhm. Ich nehme nicht an, dass sie mir meine Stimme erkennen. Mhm. Ich hoffe jedenfalls nicht. Mhm. Und wenn, habe ich dafür vorgesorgt, dass sie mich nicht finden werden. Mhm. Also du versteckst dich quasi im Moment vor denen. Ich verstecke mich. Wie lange bist du denn schon draußen? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, das sagst du, glaube ich, am Anfang auch. Wie kam es denn dann dazu vor einem halben Jahr, dass du gesagt hast, nach so sehr vielen Kursen, dass du gesagt hast, ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr? Ich habe so viele Leute erlebt, die kaputt gegangen sind an den Forderungen, die hatten. Also auch zu, es gibt ja einfache Forderungen. Du zahlst meinen Kurs, machst mit, ist alles okay. Mhm. Falls du nicht zahlen kannst, machst du nicht mit, ist auch in Ordnung. Mhm. Nur falls du nicht zahlen kannst, wird dein Haus versteigert, mhm, deine Eltern werden belangt, es werden schlimme Dinge gegen dich angenommen. Also es wird mehr getan, als man normalerweise vom Gerichtsvollzieher annehmen würde. Also man kann sagen, dass Scientology in gewissen Fällen Menschen psychisch und physisch materiell ruiniert. Psychisch und physisch. Mhm. Das hast du nun dann hautnah. Ich finde das nicht mehr okay, ja. Bitte? Ich finde das nicht mehr okay. Mhm. War es für dich dann sehr schlimm, als du das so allmählich eingesehen hast? Ich könnte mir vorstellen, dass es eine sehr einsame Entscheidung für dich war, dann zu sagen, ich gehe. Konntest du dich überhaupt mit irgendjemandem austauschen? Nein, kaum, ja. Schau her, ich habe mit Scientology über eine Million Mark im Jahr verdient. Mhm. Mit den Kursen, mhm, die ich ja auch selbst veranstaltet habe. Ach, das Geld floss dann auch wieder an dich zurück. Du hast natürlich also, ein großer Teil floss an mich zurück. Du hast gut gelebt, auch durch Scientology. Ich habe gut gelebt. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht akzeptieren, und entschuldige, dass die Einsicht spät kommt, aber ich konnte nicht akzeptieren, das würde kaputt gemacht werden. Mhm. Einfache Leute, weißt du, nimm mal an, eine Bauernstochter in, weiß Gott wo, Hintertupfing, ja. Mhm. Die sagt, sie glaubt nicht mehr an ihren Mann, der hat sie betrogen, irgend sowas. Es muss irgendeine persönliche Katastrophe im Leben passieren, damit jemand zu Scientology geht. Mhm, ja. Und dann haben sie sie. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich dir das klar machen soll. Das ist eine derartige psychische Gehirnwäsche, die besser nicht geht. Mhm. Und die Belastung deines Gewissens wurde immer größer, sodass du dich dann entschieden hast, dich von Scientology abzukehren. Ich habe gesagt, nein, ich mache nicht mehr mit. Hast du denen das ins Gesicht gesagt? Wörtlich auf einer Tagung. Ich bin begleitet worden von vier Leuten, mhm, raus. Ich soll beim Notar unterschreiben, ich unterschreibe nichts. Ich habe dafür gesorgt, dass ich natürlich auch jemand dabei hatte, mhm, und kam deswegen raus. Als du denen das ins Gesicht gesagt hast, wie haben die spontan reagiert? Spontan waren vier Leute vom Saalschutz da, mhm, die mich beauftragen wollten, das zu widerrufen. Mhm. Sofort? Sofort, mhm, auf der Stelle. Das hast du nicht gemacht? Und wie das habe ich nicht gemacht. Und ich finde das verfassungswidrig. Und kein Mensch bis heute interessiert sich dafür. Hast du Anzeige erstattet? Oder bist natürlich du mit, Anzeige erstattet. Du bist mit den Behörden in Kontakt? Ja, freilich, ja. Als du dann von dich gänzlich zurückgezogen hast, hat man dich verfolgt? Hat man versucht, dir nachzustellen? Ja. Weißt du, warum ich meinen Wohnort gewechselt habe? Warum ich meine Telefonnummer gewechselt habe? Jürgen, hör zu. Es ist nicht einfach. Mit Theta 9, das ist die höchste Stelle in Deutschland, mhm, die es überhaupt zu vergeben gibt. Mhm. Wie man so rauskommt. Hast du Angst um dein Leben? Das kann sein, ja. Wie wird dein Leben jetzt weitergehen, wenn du völlig anonym lebst? Ich werde vermutlich nur durch die Öffentlichkeit überleben können. Mhm. Hast du vor, dich in einer großen, vielleicht einer großen Fernsehsendung mal zu äußern? Ich versuche, mit jemand Verbindung aufzunehmen, der das machen kann, ohne dass ich erkannt werde. Ich meine, ich werde heute bei dir nicht erkannt. Du wirst nicht erkannt, aber die Insider wissen ja, wer du bist, wenn es nur so wenige in Deutschland gibt. Von dieser, ja, natürlich wissen sie es. Das ist auch meine Hoffnung. Ich würde dich abschließend gerne noch fragen, Robert, was du, ich bitte um eine kurze Antwort, weil ich noch einen Anrufer habe, was du den Behörden unbedingt empfiehlst in Deutschland, wie sie mit Scientology umgehen sollten. Meine Unterlagen zur Kenntnis nehmen. Und nichts anderes. Und dann rigider mit dieser Gruppierung umgehen. Also, wenn es nicht klar wird, dass Scientology keine Gruppe ist, sondern nur auf Geld aus ist, und das ist eindeutig nachweisbar, dann weiß ich auch nicht mehr, was hilft bei uns. Ja. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dich hier geäußert hast. Und das ist natürlich eine solche Insider-Sicht für alle Leute hochinteressant, das von der Warte zu hören. Vor allen Dingen, nachdem wir so eine rosa-rote Welt vorhin geschildert bekommen haben. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir wirklich alles, alles Gute und dass es gut geht. Gut, ich hoffe auch, dass für dich alles gut geht, ja. Und dass du keine neuen Drohungen bekommst. Vielen Dank, Robert. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir den Marcel noch und der ist 31. Ja, wunderschönen guten Abend, Domian. Ja. Marcel aus Hildesheim, sei gegrüßt irgendwie. Ja. Also ich höre interessiert die heutige Sendung, auch gestern habe ich gehört, irgendwie die Frau, die über Vollmond geredet, also heute ist erst Vollmond so, nur mal nebenbei am Rande erwähnt. Also meine Geschichte ist die, dass ich nach langer, langer Suche, also ich habe als 16-Jähriger mich auf die spirituelle Suche begeben und bin dann über lange, lange Zeit, ungefähr mit meinem 27. Jahr, in eine buddhistische Gruppierung gekommen. Und habe halt so gedacht, ja, Mitgefühl ist gut irgendwie und liebe deinen Nächsten und liebe die Tiere und liebe die Natur und der ewige Kreislauf der Wiedergeburten und so weiter irgendwie. Und habe dann halt auch eine Stupa mitgebaut. Also eine Stupa ist ein Relikt aus dem buddhistischen Glauben, wo du halt Segen abholen kannst, ne? Die du also immer umwanderst mit gewissen Mantras. Und das ist halt mein Bestimmungswort. Weil ich glaube auch, dass die sogenannte Scientology-Bewegung mit Mantras arbeitet. Und Mantras sind einfach eingegebene Klänge, ja, die eine Wirkung haben. Und es gibt ja viel auch transzendentale Meditation mit Mantra und so weiter und so weiter. Moment, jetzt wird's wirre. Ja. Erzähle von dir. Mir ist einfach so. Also ich habe halt ein Mantra, in dieser buddhistischen Gruppierung sozusagen auch Mantras gelernt. Irgendwie Mantras ist das Mitgefühl. Was ist genau ein Mantra? Ein Mantra ist sozusagen ein, also nach diesem Tantra-Buddhismus ist das eine Anbetungsweise, also Buddha wird ja angebetet. Also eine Gebetsform. Eine Gebetsform, richtig, genau, die du halt immer in deinem Geist abspielst, ja, mit der du also positive Energie aufbaust und mit der du aber, was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, immer mehr gefangen wirst, ja. Dass also das Mantra irgendwann dich selber bestimmt, ne. Dass du also sozusagen irgendwie... Also war es gar nicht die Gruppe, in der du da warst, die dich mehr oder weniger gefangen genommen hat, sondern mehr das Mantra, ja. Der Inhalt letztendlich. Der Inhalt, genau, ja. Und ich möchte einfach so, also ich denke, wenn Leute jetzt irgendwie zuhören und so, seid wirklich vorsichtig, ja. Marcel, inwiefern hat dich dieses Mantra gefangen genommen? Sag das mal ein bisschen konkreter. Mantra, ja, es war so irgendwie, dieses Mantra war ja nicht das Einzige, es war ja auch alles so die Philosophie, die dahinter steht. Die Segnung und das Sein irgendwie an sich ist einfach so, dass halt diese buddhistische Orientierung, die nach Ole Nieder läuft, der wohl auch schon relativ bekannt ist so in Deutschland, aufgrund jetzt von Erfahrungen mit anderen Leuten, wo ich jetzt im Christentum gefunden habe, halt bewiesenermaßen schwarz okkult ist. Hol mal nicht so weit aus. Sag mal, wie es dich letztendlich behindert hat. Mit zwei Sätzen noch, die Sendung spricht. Psychotisch gemacht, zweimal. Psychotisch gemacht. Ja, ne? Zweimal. Also musstest sogar behandelt werden bei einem Therapeuten, einem Arzt. Ich bin behandelt, ja. Ja, das also, ich war behandelt, ja. Ist auch bewiesenermaßen deswegen. Du bist ganz raus aus der Geschichte. Ich bin jetzt raus, ja. Und das war jetzt auch eine Warnung deinerseits. Vorsicht, ja, und ich sage nur eins: Jesus Christus ist die einzige Hilfe. Danke für den Anruf. Okay, ciao. Tschüss. Das war unsere Sendung Sekten. Ich danke fürs Mitmachen, fürs Zuschauen und fürs Zuhören. In der Technik war Annette Bastian. Morgen Nacht sind wir wieder mit einer ganz normalen Sendung hier. Und ganz normal heißt, dass ihr anrufen könnt zu jedem Thema, das euch interessiert, das euch auf den Nägeln brennt. 0 Uhr könnt ihr anrufen, ab 0 Uhr unter unserer Nummer 01302911. Und wir sind im Radio bei 1 Live, im Punkt 1 und im WDR Fernsehen auch im Punkt 1. Ich freue mich auf morgen. Macht's gut. Schönen Abend. Ciao.